Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. In China geht heute der große Gipfel zu Ende zur neuen Seidenstraße, diesem Infrastrukturprojekt der Chinesen. 2013 ist das ja angestoßen worden und wird viel kritisiert, sehr viel kritisiert, unter anderem, weil sich Länder wie Sri Lanka oder auch afrikanische Länder überschuldet haben bei chinesischen Banken in Milliardenhöhe, sich in die Abhängigkeit im Grunde dann auch begeben haben, indem sie eben Infrastrukturprojekte sich haben bauen lassen von den Chinesen. Die Kritik ist aber so laut gewesen, dass der chinesische Staatschef darauf ja reagiert hat. Er hat tatsächlich gesagt, Transparenz, Nachhaltigkeit und Ökologie wird er vorantreiben und er pocht darauf, dass Korruption keine Chance hat. Was ist von diesen Ankündigungen zu halten, Herr Kerskey? Also ehrlich gesagt, es wundert mich, dass ein KP-Chef, der Chef eines Staates, der von einer Partei beherrscht wird, hier Transparenz ankündigt. Das halte ich für wenig glaubwürdig. Bei Ökologie bin ich schon vorsichtiger. China hat schon verstanden, auch die KP Chinas, dass Ökologie ein Wettbewerbsvorteil ist und auch in diesem riesengroßen Land einfach existenziell ist. Ich glaube schon, bei diesem Thema sind die Chinesen Vorreiter. Wir hatten, glaube ich, auch hier mal in der Sendung vor einem Jahr darauf hingewiesen, dass die Chinesen auf Elektroautos setzen, dass sie die Städte auch schließen wollen für konventionelle Motoren. An der Stelle sind also sie ökologisch unterwegs. Werden sie zunehmend glaubwürdig und sind Trendsetter. Aber bei der Transparenz würden Sie sagen, glauben Sie es nicht. Absolut nicht. Ich fand es ganz interessant, was unser Korrespondent Steffen Wurzel in seinem Kommentar gesagt hat. Chinas Staatsführung muss nun liefern und die angesprochenen Punkte auch umsetzen. Dann kann die Seidenstraße tatsächlich eine Menge Gutes bringen für vor allem kleinere Staaten weltweit. Skepsis bleibt aber angebracht, denn chinesische Versprechen und Reformankündigungen wurden bisher allzu oft gar nicht oder nur teilweise umgesetzt. Also Skepsis bleibt angebracht, aber gleichzeitig muss die chinesische Führung, sagt er, liefern. Was angekündigt wird, muss dann eigentlich auch eingehalten werden. Na, man muss diesen Gipfel in auch dem Zusammenhang sehen, erstens des Handelsstreites mit den USA. Ich glaube, die Chinesen sind an diesem Konflikt nicht so sehr interessiert. Sie wollen aber von diesem Konflikt ablenken. Das andere ist, wir dürfen nicht vergessen, vor zwei Wochen fand ein EU-Gipfel, China-Gipfel-Streit statt, bei dem China auch deutlich gemacht hat, es braucht Europa, es braucht die demokratischen Staaten auch als Partner, es braucht auch die Unterstützung dieser Staaten für seine Projekte in Afrika und Asien. Also insofern ist das eine PR, die aber zu neuen partnerschaftlichen Beziehungen mit den demokratischen Ländern führen. Durchaus soll. Führen könnte. Ja. Das wäre ja dann im Sinne der alten Seidenstraße, die tatsächlich vor Jahrhunderten die Kontinente verbunden hat und wo ja viel Handel getrieben wurde. Also das ist ja sozusagen die Idee, die dahinter steht. Das ist ein Mythos aus vordemokratischen Zeiten. Ja, trotzdem interessant, ne, dass man da jetzt anknüpft. Ich glaube, das Problem, was wir mit China haben, ist folgendermaßen. Wir sind ja in einem symbolischen Jahr 2019, 30 Jahre Demokratien, Mauerfall, Demokratien Mittel- und Osteuropa. Wir dürfen aber nicht vergessen, 1989 gab es auch eine wichtige Entscheidung in China. Die demokratischen Proteste nicht nur von Studenten, von Arbeitern, auch Arbeiter wollten freie Gewerkschaften im Mai 1989, sind am berühmten 4. Juni 1989 blutig niedergeschlagen worden. Und China ist einen anderen Weg eingeschlagen. Ja, Marktwirtschaft, ja, wir wollen uns wirtschaftlich öffnen, aber wir wollen die Gesellschaft nicht öffnen. Also eine Modernisierung ohne offene Gesellschaft, das ist das eine Modell, was in den letzten 30 Jahren ökonomisch sehr erfolgreich war. Ich glaube, politisch war es nicht erfolgreich. Und wir Europäer stehen heute auch vor der Herausforderung, dass die Demokratie in unseren Gesellschaften von vielen Menschen in Frage gestellt wird. Das ist zu komplex. Viele wünschen sich auch autoritäre Formen. Insofern geht es hier nicht nur um diese Seidenstraße. Ich glaube, es geht um die künftige Form von Staaten und wirtschaftlicher Entwicklung. Ich denke auch, es geht tatsächlich um viel. Und eigentlich ist das schon eine gute Sache, wenn da 37 Staatschefs und Vertreter aus 100 Ländern nach Peking reisen, um über dieses Projekt zu diskutieren, um zu sagen, ja, so weit können wir mitgehen, das können wir aber und das andere auch nicht akzeptieren, das kritisieren wir. Insofern auf diese Weise kann ja vielleicht eine Öffnung auch der chinesischen Gesellschaft am Ende funktionieren. Na, man muss nur hinschauen, man muss nur sehen, wer da in der ersten Reihe sitzt. Also aus Europa, soweit ich das überblicken konnte, saß Herr Tsipras. Also jemand, der sehr kritisch, linkspopulistisch versucht, Europa zu verändern. Aber natürlich auch Herr Orban, Herr Putin hat eine sehr antidemokratische, antiamerikanische Rede gehalten. Ich glaube, die Schlüsselfrage ist die, entsteht aus dieser Modernisierung China so etwas wie ein chinesisches demokratisches Modell, wird das Monopol der kommunistischen Partei in Frage gestellt? Das sehe ich nicht. Nee, also, das sehe ich tatsächlich auch nicht. Es gab aber übrigens auch Kritik daran, dass die Kanzlerin aus Deutschland nicht selber hingereist ist, sondern den Wirtschaftsminister Peter Altmaier hingeschickt hat. Nach dem Motto, wenn man da jetzt sich auseinandersetzt, also Christine Lagarde zum Beispiel, die war ja da. Nein, also ich halte die deutsche Strategie hier für richtig. Die Bundesregierung hat angekündigt, in Sachen China keine Alleingänge, wenn dann mit den anderen großen Partnern, Frankreich zum Beispiel, Spanien. Die Franzosen waren auch nicht vertreten mit dem Regierungschef oder Staatspräsidenten. Insofern war es okay, dass der Bundeswirtschaftsminister aufgetreten ist, der eigentlich ja, sich sehr zurückhaltend, sehr, sehr freundlich sogar geäußert hat. Mhm. Ganz im Sinne ist des EU-China-Gipfels, den ich. Ja, er hat gesagt, es braucht faire Bedingungen. Dann können wir miteinander ins Geschäft kommen. Ja, aber es war ohne Enthusiasmus und ich glaube, ohne naive Hoffnung, dass die Kommunistische Partei jetzt hier mit dieser Modernisierung auch eine Demokratisierung einleitet und damit auch faire internationale Wettbewerbsbedingungen schafft.